Gedanken und Emotionen, sind sie eine Falle oder der Stairway to Heaven? Das möchte ich gerne in diesem Video mit dir besprechen. Und ich weiß, du hast schon sehr, sehr viele Informationen zu dem Thema Gedanken sind machtvoll. Das haben wir ja in diesem Kurs auch oft genug besprochen. Und du weißt auch, dass Gedanken und Emotionen die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz aktivieren auf deiner körperlichen Oberfläche. Und dass die Herz-Hirn-Kohärenz deine Gesundheit positiv unterstützt, das weißt du auch. Du weißt auch, dass die Herz-Hirn-Kohärenz unterstützt, dass du in bestimmte Hirnwellenzustände kommen kannst, dass auch deine Zirbeldrüse aktiviert werden kann und dass du anders schwingst. In dem Moment, wo du kohärente Emotionen und Gedanken hast, in dem Moment ändert sich deine Frequenz. Und das bis auf die Zellebene und DNA-Ebene. Aber auch, wie gesagt, über deine Hirnwellenaktivität und deine Zirbeldrüsenaktivität hat das eine Auswirkung darauf, wie du dich in bestimmte Bewusstseinsfelder einloggen kannst. In kollektive Bewusstseinsfelder, aber auch individuelle Bewusstseinsfelder und die sogenannten morphischen Felder. Dahin zu expandieren, das zu nutzen, was sowieso in dir angelegt ist, aber lange, lange, lange inaktiv. Das bedeutet der Aufstieg, das bedeutet Bewusstseinserweiterung, das bedeutet dein höchstes Potenzial zu leben. Und darum geht es. Es geht darum, dass du das, was dein Geburtsrecht ist, nun lebst, dass du zurückkehrst zur Ganzheit und über das Zurückkehren zur Ganzheit dich verbindest mit allem, was ist, mit allem und mit allen. Und in dem Moment, wo dir das bewusst wird, wird dir auch klar, dass du niemals ohnmächtig bist. Das, was auf der materiellen, körperlichen Ebene in unserer dreidimensionalen Weltanschauung sehr häufig passiert, in dem Moment, wo wir negative, in Anführungszeichen, Ereignisse im Außen zugespielt bekommen, sei es auf familiärer Ebene, sei es auf globaler Ebene, auf kultureller Ebene, über zum Beispiel Nachrichten, egal wo die Nachrichten herkommen. In dem Moment, wo du sie als negativ klassifizierst, in dem Moment antwortest du mit einer emotionalen Reaktion. Und die entscheidet über dein Schwingungsfeld. Das bedeutet, das entscheidet letztlich, wie es dir geht auf körperlicher Ebene, also auch, ob du gesund bist oder nicht. Aber es entscheidet auch darüber, was du ins Außen schickst, über dein Schwingungsfeld. Punkt A, wie du dich verbindest in andere Bewusstseinssphären, aber auch, was du nach außen abschwingst, womit andere und anderes in Resonanz geht. Und da wird wieder klar, alles ist mit allem verbunden. Du über dein Schwingungsfeld mit anderen Menschen, aber auch mit Dingen in deinem Umfeld, mit Pflanzen, mit Tieren, aber auch mit der Erde an sich, denn die Erde hat auch ein Schwingungsfeld. Und wir sind als Menschen über die Mineralien und Spurenelemente, die in unserem Blut zum Beispiel fließen, verbunden mit den Mineralien in der Erde. Denn die bilden ein Feld, ein elektromagnetisches Feld oder ein Schwingungsfeld. Und darüber können wir in Resonanz gehen. Damit können wir in Kohärenz oder in Inkohärenz schwingen. Das bedeutet, wenn wir in unseren Einklang kommen, dann bewirken wir auch positiven Wandel im Außen durch uns hindurch. Nicht indem wir etwas tun auf der materiellen Ebene und selbstverständlich Handlungen auf der körperlichen Ebene sind ebenfalls wichtig. Es ist nicht so, dass wir nur ein spirituelles Wesen sind, das nur über unsere Schwingungs- und Bewusstseinsfelder agiert oder interagiert. Wir haben diesen Körper, um eben in dieser materiellen Welt uns zu bewegen und auch zu handeln. Aber das eine ohne das andere ist nicht Ganzheit. Das bedeutet, wir dürfen jetzt die bewusste Entscheidung darüber treffen, ob wir zurückkehren in unsere Ganzheit und damit den sogenannten Aufstieg praktizieren. Den Aufstieg zu unserem höchsten Potenzial, die Rückkehr zur Ganzheit, die Rückkehr zu allem, was ist. Und nun möchte ich dir ein Beispiel geben. Ein Beispiel, das es nochmal besser greifbar macht, wie wir funktionieren. Wie wir es uns angewöhnt haben, auch automatisiert zu reagieren, aus dem Unterbewusstsein heraus, ohne das Bewusstsein mit ins Boot zu nehmen. Das heißt, auch hier siehst du wieder die Trennung. Hier ist nicht die Einheit und die Ganzheit am Werk, sondern die Getrenntheit. Es ist unvollständig, wenn wir nur aus unseren unterbewussten Mustern reagieren. Eine bewusste Entscheidung zu treffen, ist der Schlüssel zum sogenannten Stairway to Heaven. Und jetzt zurück zum Beispiel. Also, wir bekommen zum Beispiel über Nachrichten ein Ereignis berichtet. Ein Ereignis, das zum Beispiel einen negativen Ausgang hat. Sagen wir mal, es gab eine Katastrophe in der Welt. Ja? Es sind viele Menschen zu Tode gekommen. Das erreicht uns. In der Regel reagieren wir automatisiert aus unseren unterbewussten Mustern. Und das ist oftmals Angst, Panik, Schreck, Trauer, Leid, Ohnmacht. Das sind oft die Reaktionen. Und du weißt ja nun, in diesem Kurs haben wir oft genug darüber gesprochen, diese emotionalen Reaktionen, die bewirken eine Schwingung. Die machen ein Schwingungsfeld mit deinem Resonanzkörper. Wie gesagt, einerseits wirkt dieses Schwingungsfeld auf deiner körperlichen Ebene, auf deiner Zellebene bis auf deine DNA-Ebene hinein, aber auch auf deine Gehirnwellen. Andererseits macht dieses Schwingungsfeld etwas im Außen. Ja, es wirkt auf andere. Du reißt andere sozusagen mit in diese negative, niedrige Schwingung. So, was ist nun das Ziel? Was ist eine bewusste Entscheidung mit solchen Informationen? Weil es geht nicht darum, wegzuschauen und zu sagen, naja, ich gucke jetzt nur noch auf die positiven Dinge in der Welt. Ja? Das ist nicht bewusstes Leben. Bewusstes Leben heißt, bewusst hinzuschauen, zu gucken, okay, das ist ein Ereignis. Also ohne es zu bewerten, Neutralität walten zu lassen und zu sagen, okay, das ist ein Ereignis. Ein Ereignis, aus dem wir lernen können. Ein Ereignis, was einen sogenannten Sinnfindungsweg erschafft oder aktiviert. Ein Ereignis, was einen Erkenntnisgewinn zum Ziel hat. Ein Ereignis, was letztendlich Neuroplastizität erschafft, was die Basis von Evolution ist, individueller oder kollektiver menschlicher Evolution. Ein Ereignis, das neuronale Neuverschaltungen aktiviert in deinem Präfrontallappen, was neue Wege eröffnet, neue Möglichkeitsfelder eröffnet, neue Potenziale. Was wichtig hier an diesem Punkt ist, ist, dass du auch erkennst, wie reagierst du darauf, wenn du das jetzt hörst. Also, wenn du jetzt dir bewusst darüber wirst, dass du auf solche Ereignisse im Außen immer noch mit Angst, Ärger, Groll, Wut reagierst, dann beobachte mal, was in dir passiert, wenn du dir darüber bewusst wirst, wie du reagierst. Bist du wütend, ärgerlich darüber, dass du es noch nicht ja implementiert hast in deinen Alltag? Schau, das aktiviert wieder eine emotionale Reaktion und eine Schwingungsreaktion. Also der Schlüssel oder die Lösung wäre in so einem Fall, dir bewusst zu machen, wie du reagierst. Und was ist darin nun der Sinnfindungsweg? Der Sinnfindungsweg ist, dass du erkennst, welches Muster gerade bei dir läuft. Bewusst das zu erkennen bedeutet, aus einer neutralen, höheren Perspektive auf dich und deine Reaktion zu schauen und es als ein Muster zu erkennen, also aus dieser emotionalen Gefangenheit herauszugehen und die höhere Perspektive anzunehmen und anzuerkennen, dass du so reagiert hast, ohne ein emotionales Attachment. Neutral, höhere Perspektive. Ah, okay, ich sehe. Ich reagiere da noch in diesem alten unterbewussten Muster. Was ist der Erkenntnisgewinn? Der Erkenntnisgewinn ist dann zu sehen, okay, da ist noch ein Muster. Also, was ist die Lösung? Ich mache mich auf den Weg, um dieses Muster zu identifizieren und zu lösen. Das macht eine andere Frequenz in dir. Und darum geht es. Darum geht es auf individueller Ebene, aber auch auf kollektiver Ebene, auf kultureller Ebene, auf planetarer Ebene. Genau darum geht es. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, diesen Sinnfindungsweg zu gehen und zu erkennen, okay, wo ist etwas, was ich verändern darf? Oder wo habe ich etwas daraus gelernt? Was ist die Tugend, die ich daraus gelernt habe? Das ist ja das, was das Theta Healing uns zeigt, welche Tugenden haben wir als Individuen, als Kollektiv aus bestimmten Situationen entfaltet und dann sozusagen den Gewinn, also den Erkenntnisgewinn darin zu sehen. Und genau das macht wieder eine komplett andere emotionale Reaktion und eine komplett andere Schwingung. Das lässt dann die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz in dir entstehen, weil du dankbar darüber bist, dass dieses Ereignis dir gespiegelt hat, wo zum Beispiel noch eine Blockade liegt. Oder wo du etwas gelernt hast, wo du eine Tugend entwickelt hast. Und diese Dankbarkeit, die erzeugt ein Schwingungsfeld, was als sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz dann bezeichnet wird. Und dass die Herz-Hirn-Kohärenz deine Gesundheit fördert, das wissen wir ja nun inzwischen, habe ich oft genug wiederholt. Aber diese Herz-Hirn-Kohärenz, die macht noch etwas, die macht nämlich eine neuronale Kohärenz. Und genau die ist wichtig, damit deine Zirbeldrüse aktiviert wird und auch bestimmte Hirnwellenzustände aktiviert werden, über die du dich dann in höhere Bewusstseinssphären einloggen kannst. Und das ist Bewusstseinserweiterung. Du erweiterst dein Bewusstsein in andere Sphären, erzeugst ein anderes Schwingungsmuster, verbindest dich dann über diese anderen Schwingungsmuster in andere Schwingungsfelder, kollektiv, individuell, in andere morphologische Felder und erkennst darin, dass du zu viel mehr in der Lage bist, als nur mit deinem Körper. Du bist nicht gefangen auf der körperlichen 3D-Ebene. Und wenn du da keine Handlung erfolgen lassen kannst auf ein Ereignis, bedeutet es das nicht, dass du keine andere Wahl hast. Doch du kannst über das Einklinken in andere Bewusstseinsfelder weitere Potenziale öffnen, weitere Möglichkeiten aktivieren. Und darin erkennst du wiederum dein Potenzial. Du bist nicht ohnmächtig. Du hast einen riesigen Handwerkskasten dabei. Nutze ihn. Nutze ihn bewusst. Und dann bist du nicht mehr in der Falle. Dann bist du nicht gefangen. Dann bist du kein Opfer, sondern dann bist du der Schöpfer. Das ist gemeint mit Schöpfer deines Lebens sein. Dann kannst du bewusst entscheiden, welches Handwerkszeug du nutzt, um einer bestimmten Situation zu begegnen. Und das ist der sogenannte Aufstieg. Und indem du genau das tust, veränderst du dein Schwingungsfeld. Du aktivierst nicht nur dein höchstes Potenzial, sondern du veränderst dein Schwingungsfeld und damit veränderst du auch deine Umwelt, dein Umfeld, weil du Einfluss auf die Schwingungsfelder um dich herum hast. Du bist sozusagen ansteckend mit Schwingung. Ja, das kennst du auch. Wenn du am Boden zerstört bist, reißt du oft die Menschen, die um dich herum sind, auch runter. Ja, denen geht es dann auch schlecht. Die weinen mit dir. Die sind ebenfalls deprimiert. Und genau das Gleiche passiert in die andere Richtung. Indem du hoffnungsvoll bist, indem du andere motivierst und sagst, hey, es gibt so viel mehr Potenziale, so viel mehr Möglichkeiten. Lasst uns all unser Potenzial entfalten. Alles das, zu was wir möglich sind. Lasst uns erinnern, wer wir sind und was wir sind, nämlich Schöpferwesen. Und in dem Moment erschaffst du, oder man kann auch sagen, manifestierst du die Welt, die wir uns alle wünschen. Das ist der Weg in diese neue Zeit. Und viele spirituelle Lehrer haben früher darüber erzählt, dass man eben sich in diese höheren geistigen, feinstofflichen Ebenen nur bewegen kann, indem wir den Körper hinter uns lassen. Und das ist jetzt anders. Wir steigen auf, weil unser Planet aufsteigt, ein anderes Schwingungsmuster ermöglicht und zum allerersten Mal ermöglicht, dass die Menschheit auch aufsteigt, ohne den Körper zu verlassen. Es ist eine herausragende Zeit, eine Zeit, ja, für die wir uns hier auf der Erde eingeschrieben haben, ganz bewusst, bevor wir in diesen Körper gekommen sind. Als Seele wissen wir das, dass wir an diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Ereignis teilhaben möchten. Mache dir bewusst, wie wundervoll diese Zeit ist. Und entscheide dich bewusst mitzumachen und erschaffe Wunder. Durch dich hindurch, mit all dem, was du in deinem Handwerkskoffer hast.